Wo immer ihr konntet, habt ihr mein Volk tyrannisiert. Aber vom heutigen Tage an nehmen wir das nicht mehr hin! Hinaus aus der Dunkelheit, hinaus aus der Dunkelheit.